Bedingungslose Kapitulation. Über diese Formulierung, die ja dann oberstes alliiertes Kriegsziel wurde, haben wir damals viel diskutiert. In den herrschenden Kreisen Englands gab es eine beträchtliche und gewiss nicht einflusslose Zahl, die ein gewisses Arrangement mit deutschen Restkräften und Ausschluss Hitlers unter seinen, versteht sich, akzeptiert hätte. Die Forderung nach offizieller Kapitulation des Deutschen Reiches hat noch Ströme von Blut auf allen Seiten gekostet. Und Goebbels hatte endlich das Schlagwort, um die deutschen Massen für seinen totalen Krieg zu mobilisieren. Sieg oder Sibirien. Wenn ich das heute sage, klingt das sehr seltsam. Ich war damals verzweifelt, weil ich keinen klaren Standpunkt hatte. Für mich gab es keinen Rest mehr in Deutschland, mit dem zu verhandeln gewesen wäre. Und der Pazifist in mir sträubte sich gegen die offenkundige Einsicht, dass die Forderung nach bedingungsloser Kapitulation, wie sie von Churchill und Roosevelt und Stalin formuliert worden war, den wenigen Überlebenden meiner Gesinnung keine Chance mehr ließ. Und die letzten sind ja tatsächlich noch im Frühjahr 1945 in Plötzensee am Fleischerhaken verreckt.